Don't talk to me, just walk to me. Understand. Sure, I'm your man. Do what I can, but don't stand by my side. Stand inside. Ihr hört den Sunday-Service zum Empfang in Hamburg beim Freien Sender. Kombinat auf 93,0 Megahertz. Hier geht's weiter mit den Konzerttipps. Was läuft die kommende Woche in Hamburg? Es gibt einige wirklich sehr schöne Konzerte. Zum Beispiel gerade eben hörten wir Kurt Weill. und der amerikanische Musiker, eigentlich kommt aus Philadelphia, aber wohnt inzwischen natürlich in New York, spielt am Dienstag, den 3.11. im Übel und Gefährlich. Er hat gerade erst mit Believe I'm Going Down eine neue, tolle Platte veröffentlicht und ein neues Kapitel seines zeitlosen Songwritings sozusagen damit uns vor die Füße gelegt und ganz tolle Musik, die sehr an den Classic Rock der 70er Jahre erinnert, manchmal so ein bisschen an Tom Petty vom Gesang her, aber eigentlich hat er solche Vergleiche gar nicht nötig. Früher dabei The War on Drugs mitgemacht, dabei dann irgendwann ausgestiegen, um Solokünstler zu werden und ja, inzwischen schon 6 Platten veröffentlicht. Alle ganz toll, muss ich wirklich sagen, und Kurt Weill live ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Er spielt mit seiner Band The Violators am 3.11. im Übel und Gefährlich. Hier nochmal sein Song Kidding Around, Kurt Weill. Thank you. Weil mit seinem Song Kidding Around vom neuen Album Believe I'm Going Down. Kurt Weil and The Violators spielen am Dienstag, den 3.11. im Übel und Gefährlich, und zwar im großen Ballsaal. Das ist hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Am Mittwoch dann nochmal ein Singer-Songwriter aus den USA zu Gast in der Hasenschaukel. Denzel Whitmer ist das, der hier zu hören ist mit seinem Song Little Flowers. How you found me out, I still never understand. Thoughts you can't take with you when you go. You were waving flags that bear the colors of your love, I didn't know. Orange for the vineyards, blue is for the rivers. Green goes like a hillside covered now. White is not surrender, despite what you've been told. It's clouds of hope. That fall on me now, save you now. Fall on me, fall on me now, save you now. One time we met, you were outside, floating in the forest. I placed my stigmata on your hands. Little flowers that you have sown, show people you have known that I am loved. And fall on me now, save me now. Fall on you, fall on me now, save me Little Flowers, ein etwas älterer Song von Denison Whitmer, aber diesen Herrn könnt ihr live erleben. Am Mittwoch, den 4.11., spielt er in der Hasenschaukel. Am Donnerstag, den 5. November, sind The Dropout Patrol zu Gast im Hafenklang und zwar oben im Goldenen Salon. The Dropout Patrol ist das Soloprojekt von Jana Sotzko. Die macht das auch schon seit inzwischen über 10 Jahren und von ihrem Album Sunny Hill hier der Song Beautiful Noise. Dropout Patrol hörten wir mit Beautiful Noise. Das Ganze gibt es dann live zu erleben am Donnerstag im Hafenklang. Im Vorprogramm dabei sind Binoculars aus Hamburg von ihrem aktuellen Album mit dem Titel Adapted to Both Shade and Sun. Hier nochmal ihr Song Black White Bird. From a mouth to a mind. Das waren Binoculars. Auch die könnt ihr live erleben, zusammen mit The Dropout Patrol am Donnerstag, den 5.11. im Hafenklang. Am gleichen Tag spielt Jesper Munk im Grünspan. Dann könnt ihr noch sehen Marbert Rosel im Hecken, die gab es schon zu hören in der ersten Stunde. Und Christoph Schreuf, der Bourgeois with Guitar, spielt am Donnerstag im Golem. Ebenfalls am Donnerstag ist Ellie zu Gast im Nachtasyl. Der Mensch aus Berlin heißt eigentlich Florian Boss, hat dieses Jahr auch eine Platte veröffentlicht, einfach nur Ellie betitelt, davon hier der Song Yes, No. This is a train of thought you ain't gonna lie. Das war Ellie mit Yes/No und live könnt ihr den Herren erleben am Donnerstag, den 5.11. im Nachtasyl. Dann am Freitag, den 6. November, spielen Circa Waves, eine Band aus, ich glaube aus England kommen sie, im Molotow, haben im Frühjahr mit Young Chasers eine neue Platte veröffentlicht, davon hören wir hier den Titelsong Circa Waves. Tüte, gute Laune-Pop war das gerade mit Circa Waves, Young Chasers, der Titelsong ihres aktuellen Albums. Ihr könnt die Band am Freitag, den 6.11. im Molotow live erleben. Im Grünspan am Freitag ist dann Kamasi Washington zu Gast, der Saxophonist aus L.A. Den gab es bereits in erster Stunde zu hören hier mit einem etwas längeren Song. Wir machen weiter mit Samstag, den 7. November. Da gibt es so ein kleines Festival, Cardinal Session Festival heißt das im Molotow. Was es genau ist, keine Ahnung. Aber die Bands hören sich teilweise ganz spannend an. Unter anderem dabei The Twilight Sad. Die Schotten haben gerade eine neue Platte veröffentlicht. Also eigentlich ihr ältere Songs nochmal so ein bisschen stripped down. Oran Moore Session heißt das Ganze. Hier kommen The Twilight Sad mit Pills. I Swallow. Thank you. my side. I never want to fight or have you know, and your eyes are watertight. It's so callous, it's you, and it's you, and it's always you. You're telling me and what not to do. It's so callous. I Swallow hörten wir von The Twilight Set. Die könnt ihr live erleben am Samstag, den 7.11. im Molotow. Zusammen mit The Gravel Tones. Dann dabei Terra Profunda und Stephen A. Clark. Stephen A. Clark ist ein Musiker aus den USA, der gerade mit The Lonely Roller eine Platte rausgebracht hat, die ja ziemlich merkwürdig klingt. Also mehr so nach Mainstream-Pop. Aber egal, hier kommt er mit dem Titelsong The Lonely Roller, Stephen A. Clark. Don't you wanna take a ride? I wanna coast above the love. Als Indie-Pop, das war gerade Stephen A. Clark mit Holy Roller, nein, Lonely Roller, so muss es heißen. Er spielt zusammen mit The Gravel Tones, The Twilight Set und Terra Profunda beim Cardinal Sessions Festival am Samstag, den 7.11. im Molotow, wie das musikalisch zusammenpasst. Ja, lasst euch überraschen. Am Sonntag dann sind die Editors zu Gast im Meertheater. Ich glaube, da wird es voll genug. Die brauchen nicht meinen Support. Ich supporte lieber Elvis Perkins. Der hat vor kurzem gerade mit I Obeyed eine schöne Songwriter-Platte rausgebracht, die auch ihr Album der Woche war. Elvis Perkins hören wir hier mit All Today. Oh, to be somewhere or somebody else. Oh, to have someone. Won't ever Elvis Perkins All Today, der Song vom neuesten Album I Obeyed. Und Elvis Perkins, der Sohn von dem Schauspieler Anthony Perkins, spielt live am Sonntag, den 8. November im Mojo Jazz Café. Im Mojo Club selbst am Montag, dann den 9.11., sind Darwin Deez zu Gast, die haben ja gerade mit Double Down eine tolle neue Platte veröffentlicht. Ihr drittes Werk, hier kommen sie mit Last Cigarette. I'm leaving you this Tuesday before I lose a lung. 'Cause we can't break up halfway, so light the fuse and run. I'm leaving you this ashtray to put beside the desk. 'Cause we can't break up halfway, and I am bored to death. I'll be striking a match, cupping your hands. So I'm getting the patch and making a plan. Oh yeah, but I could stand one last cigarette before I quit. One last look at it, 'cause we were good at it. One last cigarette before I quit. One drag, so good, but I shouldn't have stayed with you for so long. Now I can't say no. The smoke I used to float on brought me down so low. So while you're striking a match and cupping your hands, I'll be getting a patch and making a better plan. But what is better than one last cigarette before I quit? One last look at it, 'cause we were good. But I got a minute though. Last Cigarette. Tja, das waren Darwin Deez. Mit ihm die letzte Zigaretten rauchen könnt ihr am Montag, den 9.11. im Mojo Club. Im Molotow am gleichen Tag sind Red Gold Green in Hamburg. Auch die gab es in der ersten Stunde schon zu hören. Und dann findet auch am kommenden Woche wieder mal statt der Rolling Stone Weekender am Weißenhäuser Strand. Das ist so A1 Richtung Lübeck, weiter bis Oldenburg und dann weiter an die Ostsee. So ein altes Ferienzentrum aus den 70er Jahren, wo einmal im Jahr die Indie-Meute hinfährt. Alle schon einen Tick älter, alle ein bisschen betagter und dann so ein Indoor-Festival mitmacht. Und das Programm dieses Jahr ist äußerst spannend, wie ich finde. Am Freitag, den 6.11., treten zum Beispiel auf die Alabama Shakes, dann dabei Thurston Moore mit seiner Band, dann ebenfalls zu Gast Bill to Spill und noch einige andere. Und dann geht es weiter am Samstag mit Mercury Rev zum Beispiel. Sleaford Mods sind dabei, Ron Sexsmith, Songhoi Blues, Guess Coombs, Chadwick Stokes, Gang of Four, Father John Misty, Death Cab for Cutie und auch dabei Jaco Gardner, der kommt hier mit seinem Song Brightly. Colors on the outside have been changing. While I travel through the shadows and I'm wondering, have you heard about the demon turning green into gray? While we're waiting for the future to be here to stay. In that beautiful light. find the darkness in height shining brightly. It seems while it's cold in my dreams in the beautiful light. Find the darkness in height shining brightly. It seems while it's cold in my dreams. Gardner hatten wir mit Brightly. Er spielt live am Samstag beim Rolling Stone Weekend. Und auch dabei ist Gaz Coombs, ehemals Mitglied von Supergrass, dieser Band aus den 90ern, wo die Mitglieder immer so ein bisschen aussahen wie beim Planet der Affen. Ja, er hat gerade mit Matador eine Platte veröffentlicht, ich glaube sein Solo-Debütalbum. Und hier hören wir ihn mit The English Ruse. Roll deals. Das war Guess Coombs, ehemals Mitglied von Supergrass und ja, der gerade eben zu hören gewesen mit The English Roots. Und ihr könnt ihn live erleben am nächsten Samstag, wenn ihr wollt, beim Rolling Stone Weekender. Allerdings Obacht, das Festival ist ausverkauft. Wer keine Karten hat, muss es nächstes Jahr probieren und natürlich rechtzeitig um Karten kümmern, weil bei solchen Events kann das mal ganz, ganz fix gehen. Ebenfalls dabei noch sind auf Monsters and Men und da ich deren Album hier auch noch rumliegen habe, nochmal auch ein Song da. Vom Beneath the Skin heißt das Werk der Isländer, ihr zweites Werk. Hier kommen sie mit Hunger. You were right, I'll move on. But my lungs feel so small. I couldn't breathe if I tried. I lay my head on the floor, my beating heart wanting more, but I'll keep it in and keep you out. I'm drowning, I'm drowning, I'm drowning, I'm drowning. Just a shade.